Der Anlass dafür soll ein Entführungsfall in Kabul gewesen sein, bei dem eine Entwicklungshelferin entführt wurde. Das Bundesverteidigungsministerium wollte den Einzelfall heute aus Gründen der Geheimhaltung und generellen Erwägungen im Umgang mit Entführungen nicht bestätigen, dementierte jedoch auch nicht und sagte, dass die Öffentlichkeit in Form der zuständigen Parlamentsgremien unterrichtet worden sei. Die Frage, ob solche Einsätze wie der im Herbst 2015 grundsätzlich rechtlich gedeckt seien, beantwortet der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Michael Henjes, so. Das ist immer eine Einzelfrage. Also immer eine Frage, welche Rahmenbedingungen vorherrschen. Also in welchem Mandat das erfolgt, beziehungsweise in welchen rechtlichen Rahmenbedingungen das erfolgt. Und wie auch andere Fähigkeiten, die wir haben, kann ich Ihnen versichern, dass das immer im Rahmen des gegebenen verfassungsrechtlichen Mandats, das wäre jetzt für uns halt ganz wesentlich im Rahmen eines möglichen Bundestagsmandates oder beziehungsweise im Rahmen einer möglichen völkerrechtlichen Voraussetzung geschieht. Gemeint ist damit eine Rechtsauffassung, die einen vorübergehenden Eingriff auf fremdem Gebiet ohne direkte Absichten gegenüber diesem Staat als bloße Verletzung der Unversehrtheit, nicht der Unverletzlichkeit einstuft und damit nicht als Angriff. Doch gerade im Cyberspace sind die Grenzen hierfür unscharf. Die grünen Verteidigungspolitikerin Agnieszka Brugger sagt diesem Sender: Trotzdem heiligt natürlich auch ein Zweck nicht alle Mittel. Und gerade beim BND gibt es ja eine riesige Diskussion darüber, wann etwas unter welchen Bedingungen erlaubt ist. Und in einem befreundeten Staat beispielsweise einen Hackerangriff zu verüben, wirft natürlich eine Reihe von rechtlichen Fragen auf. Und man kann jetzt nicht sagen, dass man das beim BND alles in den Details diskutiert, wie das aktuell geschieht, und gleichzeitig bei der Bundeswehr, die genau diese Fragen alle völlig offen lässt und meint, mit einem Bundestagsmandat für den Einsatz sei alles beantwortet. Auch der linken Verteidigungspolitiker Alexander Neu hält wesentliche Fragen rund um derartige Einsätze noch für unbeantwortet. Der Zugriff durch die Einheit CNO ist der erste bekannt gewordene derartige Einsatz der Bundeswehr, der sich im Grenzbereich des zulässigen Einsatzes militärischer Mittel im digitalen Raum bewegt. Das Verteidigungsministerium treibt derzeit den Aufbau einer Digitaltruppe voran, dem sechsten Organisationsbereich neben Heer, Marine, Luftwaffe, Streitkräftebasis und Sanitätsdienst. International wird um Regeln für den Umgang verfeindeter Staaten in der vernetzten Welt hart gerungen. Und viele Fragen sind noch nicht abschließend beantwortet. Gerade deshalb sagt die Grünen-Politikerin Brugger: Besonders problematisch ist natürlich aber, dass man sich einerseits gerade bemüht, rechtliche internationale Regeln zu schaffen, um die Kriegsführung im Cyberraum zu minimieren. Wer natürlich selbst solche Operationen verübt, legitimiert ein solches Vorgehen und kann sich dann auch nicht mehr beschweren, wenn andere solche Angriffe verüben.